欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果。德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Hallo, du bist Sophie, richtig? Komm bitte rein. Hallo Lukas, danke für die Einladung. Die Wohnung ist echt schön. Danke. Das ist das Zimmer, das ab nächsten Monat frei wird. Es ist sehr hell und hat sogar einen Balkon. Ich suche ein Zimmer, das zentral liegt. Die Lage ist top. Ich glaube, dass wir als Mitbewohner gut zusammenpassen würden. Wie regelt ihr die Hausarbeit in der WG? Gibt es feste Regeln? Ja, jeder übernimmt wöchentlich eine Aufgabe, damit es ordentlich bleibt. Das klingt fair. Wie hoch ist die monatliche Miete inklusive Nebenkosten? Die Warmmiete beträgt 450 Euro, darin ist alles enthalten, auch das Internet. Super, ich habe heute noch eine andere Besichtigung, aber ich melde mich morgen bei dir. 这段对话非常实用，我们来看看细节。刚才 Lucas 说 Das ist das Zimmer, das ab nächsten Monat frei wird. 这里出现了第一个重点，关系子句 Relativsätze. 第二个 Das 是关系代名词，用来修饰前面的房间。因为房间在子句里是主词，所以是主格。 Nominativ 的用法。 没错。 Frei 是指空出来的意思。接着 Sophie 说她想找市中心，也就是 Central 的房间。 Ich suche ein Zimmer, das zentral liegt. 这也是一个关系子句。接着 Lucas 说他觉得他们当室友会相处得很好。 Ich glaube, dass wir als Mitbewohner gut zusammenpassen würden. 这里用了 das 引导的从属子句，要注意在这种子句中，动词会被推到句子的最后面，像是这里的 würden 是的 zusammenpassen 是指合得来。接着 Sophie 问到家事 Hausarbeit 要如何 Regeln 也就是安排或规定，这是在分租公寓 WV 也 里很重要的事。 Lucas 解释每个人每周都要负责一项 Aufgabe 任务。最后他们谈到租金 Miete。 Lucas 说450欧元里包含了所有费用。 Darin ist alles enthalten。 Enthalten 就是包含的意思。对话最后 Sophie 提到她还有另一场 Besichtigung 也就是看房预约。 希望今天的内容能帮助你在德国顺利找到理想的房子，我们下次见。